überzeugt Vegetarier. Wir halten nix von Schnaps und Bier. Gehen morgens pünktlich auf die Arbeit, sind nie im Wirtshaus bis nachts um vier. Wir tragen Schlips und Bügelfalten, sind politisch stets korrekt. Wir sind vom Scheitel bis zur Sohle einfach wie geleckt. Troglauer Wurm, wir sind alle Troglauer Wurm. Troglauer Wurm, Troglauer Wurm, wir sind alle Troglauer Wurm. Und auf Dach beim Heier gehen, hört man uns auf Knien flehen. Lieber Gott, der Hals, unsere wunderschöne Oberpfalz. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.